Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur. Vom persönlichen Erleben im Alltag oder auch dem, was man aus dem eigenen Medienkonsum so mitnimmt, auf die Gesellschaft zu schließen, ist definitiv keine wissenschaftliche Methode, das ist klar. Und trotzdem verwundert es natürlich ab und an, wenn Menschen mit wissenschaftlichen Methoden, man nennt sie Wissenschaftler, einem zeigen, dass das eigene Gefühl trügt. In diesem Fall geht es darum, wie wir Deutschen die Zuwanderung und die Diskussion über die Zuwanderung betrachten. Die Zivilgesellschaft sieht das Thema entspannter, als es die politische Debatte nahelegt. Das ist ein Ergebnis der Studie zugleich Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit. Einer der Autoren, Andreas Zick, er leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Guten Tag. Tag, hallo. Die Zivilgesellschaft ist entspannter, als die Debatte es nahelegt. Was genau heißt das? Ja, ich meine, die Politik bemerkt das ja jetzt selber. Wir sehen ja mäßigende Töne auf einmal, wo wir über die letzten 3 Jahre hitzige Debatten hatten. Also wir untersuchen die Meinung der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Integration, Migration. Und da fragen wir nach Willkommenskultur, was gehört eigentlich dazu, zu Deutschland zu gehören? Und wir haben so in der öffentlichen Debatte, in der politischen Debatte, reden wir über Abschiebung, wir reden darüber, ob Integration gelingt oder nicht gelingt. Wir haben da eine sehr polarisierte Diskussion. Ist das gut oder ist das schlecht? Und diese Diskussion, die Zivilgesellschaft ist insofern gemäßigter, als sie deutlich mehr Willkommenskultur möchte bei den Kriterien, wer gehört dazu. Ich nenne nur ein Beispiel, 80% der von uns repräsentativ Befragten meinen, ja, in Deutschland zu Hause fühlen. Das ist ein wichtiges Kriterium für Zugehörigkeit. Das taucht überhaupt nicht auf in der Politik. Jede zweite Befragte möchte mehr Vielfalt in Deutschland, nicht weniger, mehr Vielfalt. Und da merken Sie in den Einstellungen, es gibt auch negative Entwicklungen, aber in den Einstellungen sind die Menschen offener und wollen auch dieses Land offener haben. Sie machen diese Befragung nicht zum ersten Mal. Ist da auch die Entwicklung eine Richtung sozusagen mehr Offenheit? Die ist sehr deutlich. Wir haben eine Studie durchgeführt, repräsentativ 2014, und zwar in dem Frühjahr, das heißt vor den großen Diskussionen um die Zuwanderung von Geflüchteten. Dann 2016, mitten in der Zuwanderung, in den Belastungen, ich sage immer in dem Stresstest für das Land, weil diese Zuwanderung erzeugte Belastung, Sorgen und so weiter. Und jetzt 2018, in einer Zeit, in der die Zuwanderung rückläufig ist, in der auch das Thema Migration und Integration, wir werden das merken, nicht mehr das dominante Thema sein wird und der wir auch weniger Hasstaten sehen als vorher. Also in diesen 3. Und was wir gemessen haben, sind, was sind wesentliche Meinungen zu Integration und Migration, Zugehörigkeit, auch die Frage, sind neu hinzugekommene gleichwertig? Und was wir sehen ist, wir könnten auf den Punkt genau sagen, es erholt sich. Ich nenne nur ein Beispiel, wollen die Bürgerinnen und Bürger mehr oder weniger Willkommenskultur? Das erholt sich von 2014. 2016 geht das runter auf 28% und 2018 haben wir wieder 38%. In Fragen der Zugehörigkeit, deutsche Sprache können, ist ein wichtiges Merkmal für die Zugehörigkeit, ein wichtiges Kriterium. Achtung von Institutionen steigt in 2018 wieder hoch auf 90% und 85%. Das ist vorher abgesunken. Das heißt, die Willkommenskultur kehrt wieder und die Integrationsorientierung nehmen nach einem Einbruch 2016 wieder deutlich zu. Trotzdem gibt es so, finde ich, Zahlen, die zeigen, die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Also das heißt, da ist doch irgendwie eine Polarisierung, eine Spaltung da. Ja, und die Polarisierung sehen wir auch sehr deutlich. Also es gibt auch negative Nachrichten. Wir haben ein Drittel, kann man so sagen, die möchten nicht mehr Willkommenskultur. Bei der Zugehörigkeit sind sie sehr deutlich an Kriterien wie gebunden wie Geburt. Also man muss hier geboren sein, man muss hier leben und so weiter. Wir haben Menschen, die wollen wieder zurück zu den alten Traditionen, was immer das ist. Das haben wir so ein Drittel. Und dann haben wir etwas mehr als ein Drittel, die sehr deutlich eine Öffnung haben wollen. Und wir haben auch in dieser Umfrage festgestellt, es gibt viele Menschen beim Thema Migration und Integration, die haben keine klare Meinung dazu, weil das ja auch so ein schwieriges Thema, ein komplexes Thema ist. Es kommt kaum in der Bildung vor. Also die sind teils, teils in diesen Fragen. Was wir auch sehen, ist so ein Befund, die Ressentiments, die Ablehnung von Muslimen ist signifikant über die Jahre angestiegen. Das heißt, obwohl die Willkommenskultur wiederkommt, obwohl die Menschen lockerer, entspannter sind bei der Zugehörigkeit, obwohl sie mehr Vielfalt fordern, steigen auf einmal Vorurteilsmuster an. Das heißt, was zurückbleibt aus diesen hitzigen Debatten, aus diesen Polarisierungen, aus diesen vielen Hasstaten, da entstehen eben auch neue Ressentiments. Und das liegt daran, dass die Menschen auch gesehen haben, dass viele Konflikte in der Kommune auch in Gewalt gekippt sind. Wir haben in vielen Kommunen gesehen, vor Ort kippt das in einen Konflikt hinein. Und da sehen wir eben auch deutlich bei unserer Studie, wir haben gefragt, sehen Sie zwischen Einheimischen und Migranten mehr Trennendes oder mehr Gemeinsames? Obwohl die Menschen positive Meinung haben, sagen sie, naja, wir wissen, dass in der Öffentlichkeit über Migranten schlecht geredet wird. Wir 37% sehen mehr Trennendes, 14% sehen eher Gemeinsames. Und da sehen Sie, die Menschen wissen schon, wie es um diese Gesellschaft besteht ist. Das heißt aber auch, Sie sagen, es ist wirklich ein Zusammenhang da zwischen den ja auch immer noch oder eine lange Zeit sehr polarisierenden Äußerungen von Politikern und dem Versuch, ganz klare Positionen zu beziehen. Da ist ein Zusammenhang zwischen dieser Diskussion und dieser Art aufzutreten und der Einstellung zum Beispiel gegenüber Muslimen. Ja, sehr deutlich. Wir haben versucht zu erklären, wer lehnt jetzt Menschen mit Migrationshintergrund ab. Also das bezeichnen wir leicht als Fremdenfeindlichkeit, obwohl die meisten gar nicht fremd sind, aber diese Immigrantenfeindlichkeit. Dann haben wir Muslimenfeindlichkeit gemessen, aber auch Vorurteilsmuster gegen Menschen, die aus Afrika kommen und so weiter. Und was wir sehen, früher haben viele Faktoren das erklärt. Einkommensunterschiede, auch unsere Frage, ob wir Vielfalt gut oder nicht gut finden. Und jetzt sind es hauptsächlich zwei Faktoren. Das eine ist die Willkommenskultur. Ist man für Willkommenskultur, bremst das die Ablehnung ab? Und das andere ist, Ablehnung kommt zustande aufgrund meiner Meinung, wir müssen den öffentlichen Raum zurückerobern. Wir müssen zurück zu den Traditionen. Und dass jetzt Menschen meinen, Rückkehr zur alten Tradition. Und wir müssen vor allen Dingen im öffentlichen Raum den Konflikt führen. Das sind schon solche Effekte von politischen Diskussionen. Nur müssen wir eben auch sehen, die Menschen nehmen eben auch wahr, dass die politische Diskussion etwas anderes ist als Migration und Integration vor Ort. Denn wir sehen in der Studie, Menschen, die in Räumen leben, wo Vielfalt zur Normalität gehört, die sind weniger anfällig für populistische Zerrbilder. Und Politik hat auch viel an Vertrauen verloren. Es gibt viel Politikmisstrauen, weil man die Integrations- und Migrationsdebatte so verzerrt geführt hat. Andreas Zick, er leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld und hat untersucht, wie die Zivilgesellschaft das Thema Zuwanderung und die Diskussion darüber sieht. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen auch.